So kann es denn gar nicht anders sein, als dass dem Alten Testamente der Unsterblichkeitsglaube fehlt. Wer keine Seele hat, wie sollte er nach ihrer Unsterblichkeit ein Bedürfnis haben? Der jüdische Monotheismus hat mit echtem Glauben an Gott nichts, gar nichts zu tun. Hier ist keine Religion aus reiner Vernunft, eher ein Altweiberglaube aus schmutziger Angst. Warum wird aber aus dem orthodoxen Jehovaknecht so rasch und leicht ein Materialist, ein Freigeist? Hier ist der Sklavensinn gewichen und hat seiner steten Kehrseite der Frechheit Platz gemacht. Beide sind wechselnde Phasen eines und desselben Wollens im nämlichen Menschen. Judentum im weitesten Sinne ist jene Richtung in der Wissenschaft, welcher diese vor allem Mittel zum Zweck ist, alles Transzendente auszuschließen. Der Arier empfindet das Bestreben, alles begreifen und ableiten zu wollen, als eine Entwertung der Welt, denn er fühlt, dass gerade das Unerforschliche es ist, das dem Dasein seinen Wert verleiht. Der Jude hat keine Scheu vor Geheimnissen, weil er nirgends welche ahnt. Es hängt mit dem Einfluss jüdischen Geistes auch sicherlich zusammen, dass die Medizin, welcher die Juden so scharenweise sich zuwenden, ihre heutige Entwicklung genommen hat. Stets von den Wilden bis zur heutigen Naturheilbewegung, von der sich die Juden bezeichnenderweise gänzlich ferngehalten haben, hat alle Heilkunst etwas Religiöses, war der Medizinmann Priester. Die bloß chemische Richtung in der Heilkunde, das ist das Judentum. Er passt sich den verschiedenen Umständen und Erfordernissen jeder Umgebung und jener Rasse selbsttätig an. Wie der Parasit, der in jedem Wirte ein anderer wird und so völlig ein verschiedenes Aussehen gewinnt, dass man ein neues Tier vor sich zu haben glaubt, während er doch immer derselbe geblieben ist. Der Jude hält nie wirklich etwas für echt und unumstößlich, für heilig und unverletzbar. Darum ist er überall frivol und alles bewitzelnd. Er glaubt keinem Christen sein Christentum, geschweige denn einem Juden die Ehrlichkeit seiner Taufe. Dr. Adolf Grabowski in der Zeitschrift 1912: Es ist natürlich ein Hansnarrenspiel des liberalen Judentums, wenn es leugnet, dass es eine jüdische Rasse mit ganz bestimmten Rassemerkmalen gibt und wenn es aus dem Judentum eine bloße Religion machen will. In Wirklichkeit ist die jüdische Religion für die Stellung des Judentums in Deutschland wie überhaupt in der östlichen Welt etwas relativ Belangloses. Was den Juden auszeichnet und kennzeichnet, ist seine Rasse. Zentralkomitee der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, März 1913. Der jüdische Nationalismus beruht auf der unbestrittenen Tatsache der gemeinsamen Abstammung aller Juden und ihrer gemeinsamen Überlieferungen. Rechtsanwalt Löb, Versammlung der gesetzestreuen Juden, 24.01.1912. Wir leben in einem christlichen Staat. Das ist mit den Interessen des Judentums unvereinbar. Der christliche Staat muss beseitigt werden. Heinrich Landsberger, Junius, Neue Rundschau, November 1910. Es gibt kaum noch eine rein jüdische Aktion großen Stils. Es scheint, als ob gerade Deutschland ohne diesen Sauerteig nicht existieren könnte. Das ist oft gefühlt und zuweilen gesagt worden. Darum ist der Jude als Großbanker, Großhändler, Großreder, als Finanzier aller Kollektivbedürfnisse zwar nicht der offizielle Politikus, wenigstens in dem noch vom Beamtentyp geleiteten Staate, aber hinter den Kulissen ist er ohne Unterlass tätig und unentbehrlich. Er ist der eigentliche Drahtzieher und Akteur, klug genug, eine dekorative Geste anderen zu überlassen. Und darum, weil der Jude so tief im kapitalistisch gerichteten Leben nistet, schwirrt es an höchsten und allerhöchsten Orten von Ballins, Rathenaus, Fürstenbergs. Darum macht Sir Ernest Cassel Weltgeschichte. Darum waren Sonnino und Luzzatti in Italien Finanzminister und Ministerpräsidenten. Moritz Goldstein, Kunstwart, März 1912. Auf allen Posten, von denen man sie nicht gewaltsam fernhält, stehen plötzlich Juden. Die Aufgaben der Deutschen haben die Juden zu ihrer eigenen Aufgabe gemacht. Immer mehr gewinnt es den Anschein, als sollte das deutsche Kulturleben in jüdische Hände übergehen. Wir Juden verwalten den geistigen Besitz eines Volkes, das uns die Berechtigung und die Fähigkeit dazu abspricht. Diese in solcher scharfen Formulierung ungeheuerliche Tatsache, die Juden ebenso wie Nichtjuden das Blut aufregen muss, fordert unerbittlich zu Maßregeln auf. Dieser Konflikt muss auf irgendeine Weise gelöst werden. Niemand bezweifelt im Ernst die Macht, die die Juden in der Presse besitzen. Namentlich die Kritik ist wenigstens in den Hauptstädten und ihren einflussreichsten Zeitungen geradezu im Begriff, jüdisches Monopol zu werden. Ebenso bekannt ist das Vorherrschen des jüdischen Elements im Theater. Fast sämtliche Berliner Theaterdirektoren sind Juden, ein großer, vielleicht der größte Teil der Schauspieler desgleichen, und dass ohne jüdisches Publikum ein Theater- und Konzertleben in Deutschland so gut wie unmöglich wäre, wird immer wieder gerühmt oder beklagt. Eine ganz neue Erscheinung ist, dass auch die deutsche Literaturwissenschaft im Begriff scheint, in jüdische Hände überzugehen. Wir predigen nicht mehr eine mosaische Konfession, sondern wir glauben an ein jüdisches Volk mit angeborenen, unverwischbaren Merkmalen. Rachel Rabinowitz im Bayerischen Kurier 1919: Ein Jude ist eben kein Deutscher, sondern ein Jude, ein Fremdling. Und es ist nicht ein Ausfluss niederster Instinkte, sondern ein durchaus berechtigtes, gesundes Gefühl, wenn das Volk sich dagegen wehrt, von Fremden regiert zu werden. Wir Juden würden uns die Zumutung doch sehr verbitten, an die Spitze einer jüdischen Gemeinde Nichtjuden zu stellen. Nicht daraus erwächst den Juden ein Vorwurf, dass er Jude ist und als solcher dem Deutschtum ewig fremd gegenübersteht, sondern daraus, dass der Jude die ungeheuerliche Anmaßung besaß, sich bei dieser Sachlage an die Spitze des Staates zu stellen. Weltbühne Nummer 37, 1922, Pseudonym Nietzsche. Die Juden sind aber ohne allen Zweifel die stärkste, zäheste und reinste Rasse, die jetzt in Europa lebt. Sie versteht es, selbst noch unter den schlimmsten Bedingungen sich durchzusetzen. Jüdische Rundschau Nummer 53, 54, 1922. Jeder weitschauende, großzügige Politiker versteht heute, dass die Judenfrage ein Stück Weltproblem ist und dass ihre Lösung eine notwendige Voraussetzung für die Beruhigung und die kulturelle Konsolidierung der Welt ist. Das jüdische Volk muss einen Ort haben, wo es frei seine schöpferischen Kräfte entfalten kann. Dr. Gustav Witkowski, Jüdische Presse Nummer 9, 1915. Anstelle einer festgefügten, durch sittliche Kraft und Tradition zum Herrschen berufenen Regierungsgewalt, eine Oligarchie ehrgeiziger Advokaten, gewissenloser Geldmacher und bestochener Journalisten, so steht in Wahrheit das politische Ideal da, von dem der Jude in seiner ideologischen Verblendung den Aufstieg der Menschheit zu höherer Gesittung, die Befreiung aus eigener Not erhoffte. Im Interesse des Deutschtums wie des Judentums ist eine Entwirrung des jüdisch-deutschen Kulturgemisches erforderlich. In deutschen Dingen deutsch, in jüdischen Dingen jüdisch. Dabei soll und wird der Wille zum Judentum mit unverminderter Kraft wirksam bleiben. Segal, die beruflichen und sozialen Verhältnisse der Juden in Deutschland, Berlin 1912. Wenn jetzt ein großer Teil der westlichen Juden von der abendländischen Kultur aufgesogen wird, so wartet das gesetzestreue Judentum sehnsüchtig auf die Rekruten aus dem Osten für den Kampf zur Erhaltung des jüdischen Volkstums. Max Marcuse, Diskussion Juli 1913, weist auf die Notwendigkeit hin, dass Westeuropa, insbesondere Deutschland, gegen die Zuwanderung der Juden aus den östlichen Ländern sich wehrt. Fritz Mautner, eben dort: Die abendländischen Juden und die abendländischen Antisemiten müssen eine solche Sperrung wünschen.